Eine letzte Frage noch. Welche Ziele werden denn mit der Strategie für lebenslanges Lernen verfolgt? Mit der Strategie wollen wir vor allem die Weichen für die Zukunft stellen, indem wir die Rahmenbedingungen aufzeigen, die die Bürgerinnen und Bürger zum Lernen in allen Lebensphasen und Lebensbereichen ermutigen und anregen sollen. Dazu gehören auch die Fördermaßnahmen für alle möglichen Initiativen, die entweder lokal oder überregional oder sogar europaweit entwickelt werden. Weiterbildung und lebenslanges Lernen sind mittlerweile zentrale Themen der Bildungspolitik in ganz Deutschland. Herr Professor Nusser, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Gerne.